if you like the music that I play, go to sparklemotion.co.uk. You can read about and get in touch with me. And if you like, you can download an MP3. And I recognise that this invites 130 looks. But I haven't got a MySpace because MySpace fucking sucks. Ja, klick du nur. Ja, ich hab geklickt. Klick. Und zwar sowas von. Click to flash. Ich höre mich ein bisschen heiser an. Kann das sein? Ach, egal. Egal. Ja, ja. Es kommt von dem ganzen Geschrei und Gejubel. Weißt du, wie das ist? Weil ich so ein guter Musiker bin. Warte, ich mal zeig dir gute Musik. So viel dazu. Das war jetzt so die Antwort auf meine Vorspende. Ja. Ja. Ich dachte, deswegen bist du so gut drauf. Gibt es einen anderen Grund zu Partien? Nö, eigentlich nicht. Aber dann. Ach, hier sind wir nicht. Wir sind Lena und so. Wir sind Lena und so. Ja. Wir sind European Song Contest, sind wir. You're my satellite. Ja, das Schlimme ist, dass ich dieses grässliche, schäbige, dreckige, verachtenswerte Englisch von dieser Planschkuh noch weiter ertragen muss. Es ist, ich. Also, so Planschkuh, ich finde ich die jetzt nicht. Ich habe die gefressen wie Buntschmierseife. Das ist ganz unglaublich. Ich habe ja erst. Ich finde es sehr lustig, dass du Menschen und Schmierseife isst. Ja, du, ich bin ein Horst. Ich mache so einiges, von dem man mir nicht, dass man mir nicht zutraut. Nein, ich habe das ja gar nicht so mitgekriegt. Also, da hieß es dann irgendwann, hey, Lena, und die ist ganz toll und das Lied ist voll geil und hört euch das alle an und kauft euch das und das ist voll super. Und irgendwann so ein halbes Jahr war es nicht, aber irgendwie so 3 Wochen später habe ich dann so mitgekriegt, was ist denn das für ein Lied? Und dann sagte meine liebe Sieglinde, das war... Damit fahren wir nach Oslo! Ja, genau. Ungefähr so auch in dieser Tonart, ja. Und ich war wie paralysiert und dachte nur so, what the fuck? Dieser Eindruck... Moment! Ja, bitte? Nein, nur der Sound ist an. Nur der Sound ist an. Hallo, Sieglinde! Du darfst hier rein rufen. Ja? Nein. Doch? Tschüss, Sigi! Wir haben sie mal wieder drauf. Hey, geil. Female Content! Yeah! Yeah. Macho Man Randy Savage mäßig. Oh yeah! Oh, ich bin an mein Mikro gekommen. Oh nein, wie konnte nur das passieren? Oh, das kann ich auch, bitte. Ja, ich möchte doch diese... Ja, du willst Audio ja dieses mit der Superqualität und so. Ja, Audiounfälle vermeiden und so ein Scheiß. Ja, Audiounfälle. Mhm. So nennt man das übrigens. Habe ich gelesen. Also das hältst du auch von dem, was gerade in Oslo passiert ist? Nein, ich... nein. Denn ein nein, ich dachte, das wäre ein Audiounfall. Nein, ein Audiounfall ist ein unbeabsichtigtes Klangerzeugnis. Aber das, was dann in Oslo passiert ist, war mit voller Absicht. Das ist ein terroristischer Akt gewesen. Ein terroristischer Akt. Und wenn ich das nee, nackt war übrigens keiner. Also es kann nicht ein Akt gewesen sein. Was ich übrigens begrüßt hätte, wenn jemand nackt gewesen wäre. War da nicht irgendeiner nackt? Habe ich da nicht irgendwas? Ich habe das ja nicht so wirklich verfolgt. Ich habe ja immer nur in Twitter mitgekriegt, Spanien, Scheiße, da ist doch irgendeiner über die Bühne gerannt oder irgendwas. Ja, das habe ich auch gehört, aber mitbekommen habe ich davon nichts, weil... Weil die durften ja nochmal singen. Ich habe nur einen Teil gesehen. Die durften ja dann nochmal singen zum Schluss. Ja, ich habe aus mehreren Gründen nur einen Teil gesehen und von daher kann ich da leider kein Urteil zu abgeben. Eieiei. Unglaublich. Ja, nein, aber das war wie ungefähr irgendwie, ich habe dann so mal die Kurzzusammenfassung gesehen und dachte nur so, schlecht, schlecht, schlecht, schlecht, schlecht, schlecht, schlecht. Was ich gut fand, fand ich Armenien, aber man muss nicht über Aprikosensteine singen. Also ein anderer... Ja, ein anderer Text hätte dem wirklich gut getan und dann wäre das ein richtiger Knaller gewesen. Und da war irgendeins, was Céline Dion abgelehnt hat. War das Georgien, glaube ich? Irgend so ein Scheiß. Und da habe ich auch irgendwie, das angefangen hat, habe ich gedacht, oh, was wird denn das für ein Brett? Ja, nee, doch nicht. Weißt du, was ich sehr verwunderlich finde? Was denn? Das, darüber, dass ich mich so aufrege, so gut Bescheid weiß. Genau das. Weil ich, im Gegensatz zu dir, habe ja sogar dieses, wie heißt das Ding da, unser Star für Oslo und so, das habe ich ja verfolgt. Echt? Ich nicht. Ja, das habe ich. Ich habe jede Folge gesehen. Egal, ob sie auf einem Privatsender oder auf einem öffentlich-rechtlichen Sender kam. Ich habe jede Sendung gesehen. Du bist ja echt ein Horst, ne? Das weißt du auch schon. Ja, ja, das weiß ich schon. Ja, dann. Ich laufe ja auch in Sandalen und weißen Socken rum. Ja, wie denn sonst? Ja. Ja. Aber das ist ja ein Markenzeichen der Horst. Ja, eben. Deswegen unglaublich. Und ich habe ein Hip-Bag. So eine wie heißt das? Hüfttasche. Hip-Bag, ja, genau. Hip-Bag, ja. Als ich irgendwie so, keine Ahnung, 13 und Skater war, da gab es auch schon Hip-Bags. Aber damals waren die noch cool und sahen auch irgendwie noch besser aus. Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Also was ich vor ungefähr, keine Ahnung, 15, 20 Jahren für Hip-Bags anhatte, die sahen aber so scheiße aus, ey. Nee, meine hatten Spinnen drauf. Echte? Ja. Echte? Echte drinne. Weil ich ja nie was reingetan habe. Ja, das ist nur Accessoire. Oder auch Accessory. Klar. Nee, ich hatte, damals war, ich weiß nicht, kennst du Titus? Dieser Skatesportladen aus Münster? Nö. Ja, auf jeden Fall, die hatten so Hipbags und Portemonnaies und so und auch Skateboards, die mit so Spinnen bedruckt waren. Ah, so mega cool, also. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt so mega cool war. Es sah aber ganz nett aus und hatte ich. Also in Verbindung mit den 90ern und dann sagen, ja, sah nett aus. Nein, nein. Ich habe eine DVD weggepackt. Kannst weitermachen. Nein. Das war ein Audiounfall. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Audiounfall. Bist du jetzt tot? Umgefallen? Bist du noch da? Ja, ist er. Ich mache einfach mal weiter. Nein? Weil das finde ich geil. Das hatte ich mit anderen. Hatte ich das auch schon? Ruhe ich ihn nochmal an. Es klingelt. Horst? Horst me. Es klingelt. Ah, ich glaube, ich weiß, was das war. Ja, ja. Ja. Ja. Also ich glaube, ich bin jetzt alleine. Also das könnte entweder bedeuten für mich, ich kann machen, was ich will. Ja, ja. Jetzt werde ich schon angeschrieben. Auf jeden Fall höre ich den Horst nicht mehr. Ich schneide das raus oder ich lasse es drin. Ah, da ruft er an. Ja, ich schneide das raus oder lasse es drin, ist mir egal. Ich glaube, ich hatte gerade meinen Disconnect. Ah, oh ja, dann haben wir jetzt nur noch eine Dreiviertelstunde Zeit, dann habe ich meinen. Ah, cool, gut, dann hau mal rein, du. Wo waren wir denn jetzt gerade dran? Ich habe keine Ahnung, warte, genau, in Verbindung 90er Jahre und cool, oder schick, Oder ja. Nein, nett hast du gesagt. Genau. Nett und 90er Jahre, das passt nicht. Niemals. Warum nicht? Na, hallo? Erinnere dich doch mal bitte zurück an die 90er. Da war nichts nett. Da war nichts. Also ich fand da alles super. Ja, super, aber nicht nett. Also ich kann mich noch dran erinnern, wie wir mit einigen Skatern von komischen Nazi-Glatzen gejagt worden sind. Und die Idioten waren so blöd, uns bis auf den Skatepark zu verfolgen. Und danach gab es Glatzenklatsche. Das ist wiederum geil. Ja, das war sehr nett. Nein, das war nicht nett, das war geil. Doch, das war ein Dienst an der Öffentlichkeit. Dienst, den wir da gemacht haben. Dienst an der Öffentlichkeit. Das, ja. Gut. Ah. Die fanden irgendwie Skater nicht so nett. Ja, die hatten irgendwie so die schräge Annahme, was ganz viele waren, dass wenn du Skater bist, bist du links, weil du bist ja so Antifa und Kram und und gegen das Establishment, Heulflen. Ja. Also bei den Skatern, die ich so kannte, war eine politische Aussage nicht zu finden. Vor allen Dingen nicht unter den 13-, 14-Jährigen. Natürlich nicht. Aber das kannst du doch den alten Säcken, die dir entgegenkommen, nicht erklären. Weil die kommen dir entgegen und sagen, du bist schon linkerhascht. Weißt du, nix ist. Das kannst du vergessen. Ah, gut, ich meine, für mich wäre das jetzt auch nicht so schlimm, in diese Ecke geschoben zu werden. Solange die andere Seite immer einen auf die Mütze kriegt. Weil das finde ich toll. Ja, aber nicht zu weit. Ach, ist mir egal. Ach komm, rum, egal, Zecke. Ich meine, wenn die doch böse sein können und scheiß Ideologien haben, dann können sie von mir aus den ganzen Tag vor die Fresse kriegen. Dem widerspreche ich überhaupt nicht. Aber das heißt nicht, dass du unbedingt das genau entgegenpositionierte Lager einnehmen musst. Nee, muss ich auch nicht. Also ich muss auch nicht am 1. Mai irgendwo durch die Gegend ziehen und Autos anzünden von irgendeinem Rentner, der sein Leben lang darauf gespart hat, einmal in Benz zu fahren und der wird dann abgefackelt, weil ist ja von irgendeinem reichen Konsumsack. Genau, dafür brauche ich keinen 1. Mai, das mache ich jeden Mittag. Aber immer nur um Punkt 12.34 Uhr. 36. Du musst mir immer widersprechen, weißt du? Ich finde das scheiße. Nein, das wäre die logische Folge. Ah, wieso 36? Warum nicht 42? Nein, 36. Nein, wenn dann 42. 1, 2, 3, 6. Logisch, natürlich muss das sein. Raffst du nicht, war klar. 42. Ich erkläre dir das irgendwann mal, wenn ich Zeit habe. Ja, nur noch 42. Nein, nicht. Ja, 42. Du hast recht. Okay. An und für sich hast du recht. Natürlich. An und für sich. Ich habe übrigens das die Privatkopie erhalten. Ah. Eine Privatkopie. Eine Privatkopie. Oh, illegale. Nein. Eine Privatkopie. Eine legale Privatkopie. Richtig. Ja. Ich finde das mit diesem Kopierzeug Schrott. Ich glaube, das würde viel weniger Bösewichtigkeit ausmachen, wenn das so wäre wie in den 90ern. So, wo du deinem besten Kumpel deine CD noch in die Hand, ach nee, damals war es Schallplatten oder Kassetten, in die Hand drücken konntest. Ja, das kannst du heute. Oder deine VHS-Kassette, wo dann irgendwie man sich an einem Nachmittag getroffen hat und zwei VHS-Rekorder übereinander gestapelt hat und die miteinander verbunden hat, um von einer VHS-Kassette das auf die andere VHS-Kassette aufzunehmen. Ja, gut, das war damals schon illegal, ne? Nein, das ist doch überhaupt kein Ding. Kannst du auch machen. Who the fuck cares? Privatkopie ist erlaubt. Du darfst an Freunde und Bekannte und Verwandte darfst du weitergeben. Natürlich. Das finde ich super. Ja, das ist awesome. Sozusagen. Hast du mitbekommen, Dennis Hopper ist tot? Das wiederum ist nicht awesome. Nee. Ja, ich rede auch gar nicht gerne über den Tod, muss ich sagen. Ich auch nicht. Vor allem, wenn es dann um Leute geht, die ich eigentlich gar nicht persönlich kenne. Also ich kenne seine Arbeiten. Die werden wir wohl nicht, gut, die haben wir schon länger nicht mehr, weil der hatte ja Krebs und von daher, aber ich fand ihn als Schauspieler grandios und das wollte ich aber unbedingt noch loswerden, dass ich Dennis Hopper ganz grandios fand und rest in peace, man. Ja. Ja. Ja, fand ich auch. Also ich fand ihn großartigen Schauspieler und ich habe mir seine Filme auch gerne angeschaut und schaue sie mir auch immer wieder an. Ja. Als Privatkopie? Auch. Oder als, oder, nein, ich hab kauft DVDs und ich schaue mir das natürlich auch im Fernsehen an. Komm, Easy Rider muss ich jedes Mal gucken, wenn er im Fernsehen läuft. Wirklich? Ja, finde ich total geil. Ehrlich jetzt? Ja. Also ich finde, der ist mir nicht rebellisch genug. Ach, komm. Gerade du. Nicht rebellisch genug. Ah. Weichei. Ja, mein Gott. Ja, nein, ist okay. Man muss was irgendwie tun, was man tun muss. Manchmal. Genau. Ich tue, was ich. Hast du ja auch gemacht. Ich tue, was ich mache, weil ich kann sonst nichts. Ja, du bist ganz konsequent gewesen. Ich bin, ja. Du wie immer. Ich bin immer konsequent. Genau, durch und durch. Deswegen hast du mir auch wochenlang in den Ohren gelegen mit, ich kauf mir kein iPad. Nein. Ich wüsste gar nicht, was ich damit sollte. Nein. Ich finde das ja. Schön. Ja, Moment. Ich habe gesagt, ich weiß nicht. Ich habe gesagt, so ein Scheiß, ich wüsste gar nicht, wofür ich das brauchen soll und ja. Hin und her und nee, ich bin davon nicht so überzeugt, ja, ist okay. So, dann habe ich das Ding in der Hand gehabt und habe ich gesagt, ich bin ja so konsequent. Was interessiert mich mein Geschwätz von vor 5 Minuten? ich will so ein Ding haben. Ja, fertig. Ja. End of story, long story short. Er kam, sah und änderte genau seine Meinung. Meine war genau andersrum. Meine Meinung war, ich will so ein Ding haben, wann ist endlich der Verkaufsstart? Und dann habe ich stundenlang in Schlangen gestanden. Und da hast du dir überlegt, ach nee, doch nicht, und bist wieder weggegangen. Nee. Ich war wirklich, ich habe wirklich gezittert, als ich das Ding in die Hand genommen habe. Ist geil, ne? Ja. Ja gut, das wusste ich schon vorher. Ich habe vorher schon fremde iPads in der Hand gehabt, aber ja. Übrigens, den Kling, Klang, Klong, den ich am Anfang habe laufen lassen, der ist auf diesem Gerät entstanden. Super. Ja. Großartig. Mit welcher App? Das ist iElectribe von Korg. iElectribe von Korg. Ja, der Nachbau der Electribe. Kostet irgendwie 4 Euro oder so, gell? 7,99. Oder 8, genau. Ja, irgendwas habe ich vorhin gelesen. Ja, stimmt. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, was das Originalgerät kostet. Wenige. Wesentlich mehr. Aber ist auch grandios. Kann ich nur jedem empfehlen, der so mal ein bisschen Musik machen möchte. Ganz toll. Also finde ich wirklich, wirklich, wirklich, wirklich super toll. Es gibt von der Electribe, gibt es die ESX1. Erklär doch mal kurz, was das ist, weil die Hälfte weiß jetzt, denkt ihr, ja, und die sind alle zu faul, kennst du ja, ne, das Pack, ja, die schmeißen ja nicht Einschutz an und gucken sich das an, nein, da muss man ja dann gucken, oh, ist da auch ein Link dabei, erklär doch mal kurz, was das kann. Also das ist eine Groovebox im Prinzip, womit du Sounds und Beats und sowas modulieren kannst, verändern kannst, in Reihe schalten kannst. Du hast 8 Pattern, die du belegen kannst und jeweils modulieren kannst. Und das läuft dann immer 4 Takte durch jede Reihe von Soundserien. Und ja, so kommst du dann auf Schleifen von 16 Reihen. Und durch Modulation am Gerät selbst kannst du dann die Sounds live nochmal verändern. Ist ganz toll, wenn man das irgendwie bei einem Live-Act benutzt oder ja, einfach mal so vor sich hin plätschert oder auch mal einen Track damit baut, macht unheimlich viel Spaß, ist halt so eher Elektro-Szene verankert. Und Übungssache. Ja, ja, aber man kommt da eigentlich recht schnell drauf. Also es sind ja, aber du kommst, also ich hab immer so festgestellt, dass du da so auf eher so diese 0815 Lines kommst. Also du komm, wenn du da ein bisschen, wenn du da dich ein bisschen reinfuchst, also musst ja da nicht, keine Ahnung, 4 Wochen dann am Stück davor sitzen und nur das machen. Nein, es geht einfach mal darum, so ein bisschen, okay, wie war's und ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, was passiert, wenn ich jetzt hier an dem Regler drehe und so weiter. Und aber da kriegst du dann schon wunderbare und ganz, ganz großartige Sachen hin. Nur du musst dich halt einen kleinen Moment einarbeiten. Ja, aber wenn du das erstmal gemacht hast, dann macht das unheimlich viel Spaß und es sind unheimlich tolle Sachen dabei rauszuholen. Und Korg ist sowieso eine Firma, die ja wirklich tolle Geräte baut und ja, bei mir großen Anklang findet. Und ja. Das Ding gibt es halt fürs iPad und ich muss es sofort haben. Und das war ehrlich gesagt mein erster Kauf. Okay. Record hat es offensichtlich? Ja, aber das war live eingebibbelt gerade. Ah, okay. Also, Record hat es, hast du eben gesagt. Ja, es hat auch wohl eine Exportfunktion. Ich habe mich aber damit noch nicht so viel beschäftigt, wie man es hinausbekommt. Huch, ich bin gegen das Mikrofon geschlagen. Ah, unglaublich. Audiounfall. Ja. Ach ja. Wollen wir den Haken? Es hat einen Audio-Export. Ich gucke gerade mal live nach. Live Researching. Real-Time Recording, Bounce Pattern. See help for details. Ich glaube, das wird dir zu langweilig, wenn ich die Manual vorlese, oder? Och, eigentlich? Nö, mach. Nee, es gibt auch ein Video-Tutorial. Yeah. Was viel bringt in einem Audio-Podcast? Immerhin, ja. Die Hälfte, 50%, kriegt auch nicht jeder hin, weißt du? Nee, das stimmt. Oh, man kann den auch bei Twitter folgen oder bei YouTube. Bam. Dum, dum. Follow ich mal. Followst du mal? Ja, ja, das ist das große Problem beim iPad. Was ist das große? Ah ja, das ist ein großes Problem bei beim iPad. Das ist mein größtes Problem. Ultimative Problem, möchte ich sogar sagen, beim iPad. Alter, jetzt was? Kein Flash? Nein. Scheiß auf Flash. Es geht um fucking Twitter. Allerdings. Liebes Twitter, wenn du das hier hörst, du Server, du, ja, mach die scheiß iPad-App fertig. Jetzt, verdammt ich noch eins. Merkt man, dass ich ein bisschen gerade so... Ja, ja, von der, ist sowieso noch, schon ich hab, ein bisschen randig von der Lena. Ich habe auch noch Boxen geguckt, ja. Das treibt so den Adrenalin- und Testosteronspiegel ein bisschen nach oben. Ja, erzähl weiter. Das. Ich habe fertig. Ah, schön. Ah. Nee, aber ich will. Ja, ich nee, will, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich will eine gescheite Twitter-App. Es gibt wirklich keinen. Und die Betonung liegt wirklich auf keinen einzigen vernünftigen Twitter-Client auf dem iPad. Richtig. Und man will einfach auch keine iPhone-Apps, die nicht universal sind und da in so einem kleinen Fensterchen oder mit super Verpixelung doppelt so groß auf dem iPad sind. Das will man nicht. Nein, will man nicht. Also vor allem gerade Twitter. Oh, ich habe mir gedacht, aber wie schön könnte man das machen? Und haben mir das schon so schön ausgemalt. Und da habe ich mir dann dieses komische Tweet-Deck. Oh, da muss ich jetzt auch nochmal drüber ranten. Dieses komische Tweet-Deck, von dem die alle schwärmen. Sag mal, wer schwärmt davon? Keine Ahnung. Ich hatte das auch auf Twitter alle so: oh, nimm Tweet-Deck. Scheiße, nimm Tweet-Deck. Tweet-Deck ist Müll. TweetDeck ist der letzte Scheißdeck. Ich wollte vorhin, das Problem ist, der einzige, den ich momentan für verwendbar halte, und zwar auch nur annähernd, ist Twitterific. Das muss man ganz klar mal so sagen. Das ist der einzige, mit dem man ein bisschen was arbeiten kann. Aber auch nur, wenn man verdammt nochmal einen einzigen scheiß Twitter-Account hat. Und nicht, wenn man 2, 3, 4 oder 5 Twitter-Accounts hat. Das geht nicht. Dann muss man nämlich für 3,99 sich die Funktion zukaufen, dass man mehrere Accounts benutzen kann. Und nein, ich weiß, es kommt irgendwann Twitter für iPad. Dann warte ich doch da drauf. Verdammte Scheiße, ey. Und TweetDeck wollte ich eben benutzen, damit ich von einem anderen Account mal gerade schnell was absetzen kann. Ja, und da fängt das Ding an zu ruckeln und nachzuladen und 15 Mal irgendwelche uralten Scheiß-Tweets nachzuladen. Aber wirklich uralt, also 3-4 Tage alte Tweets. Ach komm, hör, pass auf. Dieses Drecksprogramm, ja, pass auf. Ich installiere mir das, weil ich das irgendwie im Hinterkopf hatte. TweetDeck, toll, alles gut. Also draufgeschmissen, installiert, eingerichtet und denke nur, also was ist denn das jetzt bitte erstmal für eine verkackt verschissene Drecksoberfläche? Ja, allerdings. Die Nullstruktur, du siehst nicht, wo der eine Account aufhört, wo der andere anfängt. Überhaupt nicht, nein, stimmt. Nichts siehst du. So, dann laden sich Tweets hoch und keine Ahnung warum, aber meine Tweets haben sich komplett durcheinander gedreht. Meine eigenen habe ich überhaupt nicht gesehen. Und die haben in steter Regelmäßigkeit von ungefähr 40 Sekunden die Plätze gewechselt. Also, ja, ja, ja. Wo ich gedacht habe, was? Und es ist egal, ob du es in Landscape oder in Normalscape, nicht. Normalscape? Ah, geil! Normalscape ist mein Wort des Tages heute. Hast du das noch nie mitgekriegt, dass ich sage, immer Normalscape? Ah, weil der Portrait Mode ja auch so schwer auszusprechen ist. Nein, das kam. Kam ich denn da drauf? Ist doch scheißegal. Fuck egal, es ist normales Game. Keiner wissen. So. Ah, den fand ich gut und jetzt habe ich schon wieder Pippi in den Augen. Ja, ich habe gerade erst angefangen. Ich habe es geschafft. Ja. Yeah. Ich kann auflegen. Ja, genau. Genau. Nee, also es ist fuck egal, ob du, wie rum du das iPad hältst, ne, kannst du auch um 180 Grad drehen und trotzdem, dann siehst du halt einen Apfel, okay. Ah, da hast du das Problem nicht mehr. Dann hätte es aber auch nicht mehr so gut auf Touch funktioniert. Weiß man nicht. Vielleicht funktioniert es dann wirklich. Ja? Braucht man ein iPad? Dazu sage ich nichts. Also ich bin der Meinung, man braucht ein iPad. Man braucht vieles andere nicht mehr, aber man braucht ein iPad, ist meine Meinung. Also ich bin sehr angetan von dem Ding. Den einzigen Raum, den das noch nicht betreten hat, war das Klo. Da habe ich mich dann doch nicht aus Ehrfürchtigkeit hingetraut mit dem Ding. Aber ich bin extrem glücklich mit diesem Ding, obwohl ich noch nicht genau meinen Anwendungsfall dafür deklarieren kann. Aber ich habe mir schon viele schöne Apps runtergeladen und habe jetzt an der Zahl 20 Stück, die ich tatsächlich mal so verwenden möchte. Okay. Das heißt, ich habe eine Seite voll mit Apps. Mhm. Ich habe also noch mehr Apps drauf. Ich habe alle jegliches, egal was das war, was nicht iPad-kompatible Apps angeboten hat, ist direkt wieder runtergeflogen. Also wenn ihr Entwickler seid und ihr meint, ach ja, ich habe eine iPhone-App geschrieben und die kann man ja darstellen und da gibt's ja diesen 2x-Knopf, um das zu vergrößern, dann lasse ich doch mal meine App so, wie sie ist. Dann, ja, leck mich doch am Arsch, mach's nicht. Weil Von meinem iPad mindestens fliegst du wieder runter, weil es sieht einfach grauselig aus. Es sieht grauselig, grauselig, grauselig aus. Und was ich persönlich ganz traurig finde, da musst du auch nichts zu sagen, weil ich will da hier mit meiner Meinung wirklich mal eine Lanze in den Boden hineinstecken, um mein Territorium hier abzustecken. Ich finde es sehr schade, dass es Apple als Entwickler dieses Geräts noch nicht geschafft hat, Flash so zu installieren. Scheiß auf Flash! We love choice. Ja, ja, von wegen. Nee, geschafft hat, so Sachen wie die iDisk-App oder die, wie heißt das Ding? Foto Gallery oder sowas für das iPhone. Gallery. Und Mobile Me Zeugs, also diese Apps noch nicht geschafft hat, als iPad-App rauszubringen. Ich will das als iPad-App. Ich will das nicht als zweimal. Dieses 2X gefällt mir nicht. Und ich möchte das bitte, dass das jetzt sofort sich hingesetzt wird und der Steve das selber klöppelt wegen mir, dass das vernünftig ist. Weil ich möchte auch mit meinem iPad meine Anlage kontrollieren. Über Remote. Und ich möchte gerne auch... Nein, ich will das so nicht. Ich möchte meine Fotos auf MobileMe angucken können, dass das vernünftig ist. Ich möchte das so nicht. So, neues Thema. Hast du jetzt genug geweint? Ja, ich heul gleich, echt. Dann fließt wieder Pipi in den Augen. Aber diesmal mit Pipi. Negativem Grund. Ja. Falsches Pipi. Saurer Regen. Ja. Ja. Was wollte ich denn? Ich wollte doch irgendwas sagen, ich weiß es nicht mehr. Haha, ich hab dich totgequatscht. Genau, ich trinke jetzt erstmal ein bisschen Bitterlemm. Oh ja, ich hätte auch gern was zu trinken. Tja, hast du was? Können wir gerade Pause machen? Hast du was am Tisch? Nein, ich hab's vergessen. Siehst du? Was lernen wir daraus? Lernen durch Schmerz. Wie beim letzten Mal. Es gibt eine App, die heißt Mac Magazin, gell? Da kann man italienische Mac-Magazine drauflesen. Yay, super. Ach genau, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Hast du dir Winnie the Pooh geholt? Ja, natürlich. Ja, konnte ich nur fragen, entschuldige bitte. Hast du es dir auch schon angeguckt? Ja, aber ich habe es mir nicht großartig angeguckt, weil ich habe es mir schon angeguckt vor, keine Ahnung, vor 6 Wochen oder so. Mhm. Ja, ich habe mir das auch geholt und ja, habe ich geil. Ich bin so voll der Nerdhorst-Vater, weil ich werde meiner Sieglinde Junior jetzt mit dem iPad in der Hand Gute-Nacht-Geschichten vorlesen. Ist das geil? Das ist sehr geil. Hast du da schon ein Gute-Nacht-Geschichten-Buch gefunden? Ja, einmal Winnie the Pooh ist ja wunderbar dafür. Ja, aber das ist sehr englisch. Kann deine kleine Tochter schon englisch? Ist das englisch? Echt? Ich hab noch nicht reingeguckt. Aber auf jeden Fall, du kannst ja im Bookstore, gibt es ja auch diverse Gratis-Sachen, wie Max und Moritz und den Strubbelpeter und so. Und das ist doch wunderbar. Außerdem kannst du ja jedes nicht DRM-signierte EPUB in iBook, also kannst du hier einfach in iTunes reinwerfen und kannst das dann mit deinem iPad synchronisieren. Ja. Das heißt, so die klassischen Märchenbücher, wenn du da eine EPUB von hast oder eine PDF davon hast, kannst du die einfach mit Stanza Desktop beispielsweise, kannst du in EPUB umwandeln und schmeißt die einfach rein. Gibt dann zwar ein bisschen Formatierungsfehler, also man muss da ein bisschen, also es ist nicht alles hundertprozentig, aber um es einfach zu lesen, wunderbar. Die Gratisbücher, sind die alle aus der Gutenberg? Ich glaube. Also sie machen zumindest so ganz, ganz, ganz, ganz stark den Eindruck, ja. Womit ihr ja auch via Stanza auch... Oh, auch Max und Moritz hat sogar Bilder. Ja, also... EPUB an und für sich unterstützt ja Bilder. Also wenn du eine EPUB an und für sich baust, unterstützt die das. Das ist überhaupt kein Ding. Nur wenn du es als PDF importierst, also wenn du Stanza Desktop nimmst und eine PDF importierst in Stanza und das Ganze dann als EPUB rauslässt, dann da kommen die Bilder nicht mit. Warum? Keine Ahnung. aber sie tun es halt nicht. Aber ich habe irgendwo, habe ich wohl schon gesehen, dass das auch irgendwie anders geht. Es geht 100, also es gibt einmal, da gibt es ja dann noch Caliber, der das Ganze auch kann. Und der ist von den Einstellmöglichkeiten her weitaus feiner und da habe ich einfach den Überblick verloren. Also bei mir ging es einfach darum, ich hatte ein paar PDFs, also ein paar E-Books, die ich unbedingt dabei haben wollte. Und ich wollte mich da nicht, keine Ahnung, stundenlang damit auseinandersetzen, wie ich jetzt irgend so ein dummes Programm konfiguriere, damit das macht, was ich will, sondern ich wollte einfach nur den Text, der in der PDF drin steht, auf meinem iPad haben. Und da habe ich das einfach in Stencer reingeworfen. Der hat mir dann irgendwie so einen Plaintext ausgegeben und hat gesagt, ja, so ist es. Und da habe ich das einfach gesagt, ja, mach mal. Und das war's dann auch. Fertig. Und wie gesagt, also mal ist da so ein Trennzeichen drin und dann ist da noch und es ist alles nicht so hundertprozentig, aber es ist, man kann es lesen, man kann es sogar super gut lesen und ich bin zufrieden. Was ich ein bisschen schade finde an dem iBook Store, aber ich kann mir vorstellen, nee, kann ich mir nicht. Ah. Du musst immer husten, Entschuldigung. Ich hab mir schon gedacht. Was ich halt ganz toll fände, wäre, wenn das Lexikon, was im iBook Store oder in den iBooks verfügbar ist, auch für Deutsch vorhanden wäre. Das fände ich schön. Ja. Vielleicht kommt das ja noch, vielleicht auch nicht. Who knows? Was ich suche. Steve knows. Steve knows. Steve knows everything. Yes, he does. Genau. Was ich auch suche, vielleicht, wenn jemand zuhört, ich lege jetzt mal meine charmante Stimme auf. Ja? Liebe Zuhörer, wenn ihr eine Ausgabe von der Elric-Saga von Michael Moorcock habt, ja, danke, auf Deutsch oder auf Englisch, ja, dann meldet euch einfach bei mir. Achso, ich habe gedacht, du untermalst jetzt. Ich hätte immer in deinen Schnarchpausen gesprochen. Das habe ich gemerkt, deswegen musste ich lachen. Dann mails mir doch mal eine Privatkopie. An horst@pothorst.de. Oh, weiter im Text. Ja, auferstanden aus Ruin. Genau. Kennst du das eigentlich? Die Elric-Saga? Was? Die Elric-Saga von Michael Moorcock? Nee, das hört sich schon wieder so an wie etwas, was ich nicht lese. Du liest kein Fantasy? Nicht so wirklich. Also ich lese. Frag mal anders. Fandest du Herr der Ringe geil? Habe ich nicht gelesen. Oh, unglaublich. Mit was für Horsts arbeite ich hier eigentlich? Einmal mit Profis. Ich muss ehrlich zugeben, ich fühlte mich quasi genötigt einmal, dass mir vorgeschlagen worden ist, hey, Herr der Ringe, ganz toll. Ja, habe ich noch nicht gesehen, habe ich gesagt. Was? Musst du sehen. Voll toll. Ich habe alle DVDs. Komm, wir machen einen Videoabend. DVD-Abend. Ja, fick dich. Genau das haben wir auch gemacht. Wir haben abends um... Um halb sieben haben wir den Pizzamann kommen lassen. Und da habt ihr angefangen. Und dann haben wir angefangen, das zu gucken, bis irgendwie morgens um sechs, alle drei Teile hintereinander. Welche, das ist jetzt wichtig, welche, weißt du das zufälligerweise, welche Version er hatte? Hatte er die Kino-Edition, die Extended Version oder die Special Extended Version? Keine Ahnung, es war auf jeden Fall irgendwas Spezielles. Okay, gut, ja. Und es war extrem lang. Ja. Und Ja, ich bin ja nicht so der Fantasy-Typ. Also mich kann man damit nicht so richtig hinter einem Kamin vorholen. Also wenn es irgendwie Schwerter gibt oder so. Ich habe zum Beispiel, obwohl ich den Film gut finde, ja, und eigentlich auch gut geschauspielert finde, ich habe insgesamt 11 Versuche gebraucht, Braveheart zu gucken, weil ich immer nach 1,5 Stunden eingepennt bin. Ich habe nie das Ende davon mitgekriegt, nie. Ich war wirklich auch schon mit Gruppen von irgendwie 10 Leuten, haben wir vor dem Fernseher gesessen und haben Braveheart geguckt und alle waren am Jubeln und ich bin nach 1,5 Stunden eingeschlafen. Ich weiß noch nicht mal bis heute, was nach 1,5 Stunden passiert. Nichts Interessantes. Weil ich da irgendwie einschlafe immer. Wenn ich nicht einschlafen kann, dann muss ich Braveheart holen, dann schlafe ich bestimmt ein. Ja, geil. Und so ging mir das ungefähr auch bei dem Film, nur dass ich mir so dermaßen viel Red Bull in den Schädel gezwiebelt habe, dass ich nicht einschlafen konnte. Und ja, ich habe dann auch mal den Fehler gemacht, zwischendrin in dem Film, während einer der Akteure dort gesprochen hat, irgendwas Sieglinde zu fragen. Ja, und dann kam erst so ein Psst. Und dann habe ich mir gedacht, hä, ich bin noch nicht im Kino hier, ich bin zu Hause. Und dann habe ich einfach nochmal die Frage gestellt, weil Sieglinde die nicht verstanden hatte. Und dann musste diese Szene zurückgespult werden und nochmal gesehen werden in völliger Stille. Und das war für mich ein wenig anstrengend, weißt du? Also, wenn ich schon einen Film in einem Grüppchen sehe, will ich auch darüber was sagen können. Zwischendurch. Nein. Ja, anscheinend nicht. Das mag ich aber auch nicht, wenn mir jemand den Film quatscht. Aber wenn der, also es ist ja abhängig davon, was gesagt wird. Wenn du nur einfach nur mal sagst, hey, ist das der und der? Ja, okay, danke. Also, nee, ich hab einfach nur gefragt, kannst du mir die Pizza rübergeben? Ah, das ist natürlich frevelhaft. Nein, also das ist ja wohl mal Käse. Was ich nicht kann oder was ich absolut hasse, meine Sieglinde hat eine Freundin Sieglinde, die es regelmäßig. Also ich gucke mit der keine Filme mehr, weil jedes Mal ich will den Film gucken. Und ich sage ihr, ich will den Film gucken. Und nach ungefähr 10 Minuten des Films fragt sie mich etwas zu der Handlung, die gerade erst in Beginn ist, ist das der Mörder? Zu starten, ja. Und dann fragt sie mich was zum Ende. Dann sage ich, jetzt wart doch mal ab, guck's dir doch einfach an. Alle deine Fragen werden sich klären. Ja, nee, aber wie ist das jetzt? Also, wenn der da und da hingeht und dann das und das macht, dann müsste doch eigentlich das und das und das und bla und laber und schwätz. End vom Lied ist, dass du die Hälfte vom Film nicht mitkriegst, weil die dich zulabert, ja. Beziehungsweise, du beantwortest dir die Frage, dann denkt sie drüber nach und bis sie dann wieder aktiv den Film mit anguckt, hat sie wieder, schon wieder die Hälfte verpasst, sodass sie wieder nicht mitkommt und dann erstmal fragen muss, ja, was ist da jetzt gerade passiert? Ja, so. Okay, das finde ich auch super nervig. Das finde ich total übel. Was ich auch nicht mag, ist Sieglinde Senior, also die Mutter von meiner Sieglinde. Die Schwiegersieglinde. Ja, so quasi. die hat sowas... Sie lässt sich gerne mitreißen. Ich finde ja Emotionen immer gut. Ich bin ja immer für Emotionen zu haben. Deswegen habe ich auch immer ein Pippi in den Augen in jeder Folge. aber dass man dann wirklich, keine Ahnung, da fährt ein Auto um die Ecke und die Musik geht düm, düm, düm, düm. Und sie pass auf! Hinter dir! Da kriege ich leider so einen leichten Rappel. Echt? Du ja, kennst jemanden, der sowas macht? Ja, und er lebt jemand, noch. Der sowas macht. Also das ist bei mir bei Strafe verboten. Ich habe schon mal einen wegen sowas, habe ich schon mal jemanden auf den Balkon geschickt. Hab gesagt, guck's draußen weiter. Aber nein. Du schreist hier alles rum. Ja, keiner kann den Film in Ruhe gucken. Da ist die Balkontür. Kannst weiter gucken, Klapper zu. Ja, hier. Da brechen harte Zeiten an. Ja, finde ich richtig so. Ja, muss. Nee, finde ich absolut berechtigt. Finde ich auch. So. Ja. Und jetzt? Ich weiß nicht, ich wollte dir noch irgendwas an Fragen gestellt haben, aber ich weiß nicht mehr was. Ah, doch, siehste. Hier, wir haben vorhin über das komische Gerät hier gesprochen. Ja, welches? Dein Yeti? Nee. Hast du einen Yeti? Nee. Hast du keinen Yeti mehr? Nee. Was ist denn mit deinem Yeti? Ja, habe ich doch gesagt, ist kaputt, ist im Arsch. Ja, aber hast du schon weggeschickt? Ja, ja. Hab auch. Und kein Umtauschgerät gewollt? Nee, ich habe Geld gekriegt. Alles gut. Ah, ja. Prima. Waren sie traurig? Haben sie dir wenigstens eine Beileidskarte geschrieben? Nö. Oder so? Nö. Haben nur gesagt, ey Horst, willst du Geld oder willst du Neues? Und habe ich angekreuzt, ich will Geld. Guter Laden. Ja, fand ich auch. Ja gut, ich war ja noch voll innerhalb der 14 Tage, also. Ja, abgesehen davon, aber trotzdem, das ist ja da oft so. Also, ja, natürlich. Schon empfehlenswert. Nein, ich habe eine andere Frage. Ach so, wolltest du jetzt eigentlich irgendjemand sagen, was hier die Eklektik-Saga ist? Nö. Die Ejakulat-Saga, wie hieß die denn? Elektrik-Saga? Also eigentlich ist es eine Reihe, eine Bücherreihe von Michael Moorcock geschrieben, dreht sich um Elric von Melny Bonnet und sein Schwert Sturmbringer. Das ist so eine, ist eine Fantasy-Reihe. Entschuldigung, ich muss an Michael Moore denken. Ja, nein. Und seinen Cock. Den ich nicht kenne und auch nicht kennenlernen will. Ja. Aber du nimmst ihn gerne in den Mund. Ja, ist okay. So. Idiot. Und ja, es geht halt um diesen Elric von Melny Bonnet und sein Schwert Sturmbringer. Und der erlebt da so ganz tolle Abenteuer und versucht eigentlich im Prinzip die Welt zu retten und stürzt sie dann in Unheil und im Prinzip in die totale Vernichtung. Und das Schwert überlebt das Ganze dann, weil das eigentlich so der treibende Dämon war, der alles ins Unheil gestürzt hat. Hast du jetzt auch schon gespoilert? Bitte? Hast du jetzt schon gespoilert? Ich hab eigentlich im Prinzip die komplette Geschichte erzählt. Ja, ja gut, da habe ich alles gelesen. Kann ich jetzt mitreden? Genau, so ungefähr. Also das geht halt, das ist in epischer Breite erzählt. Finde ich sehr großartig. Ich bin ein großer Freund dieser Saga. Da gibt es auch ein RPG, also ein Roleplay-Game dazu. Ja, ich fasel zu viel, ist okay. Nee, mich interessiert es einfach nicht mehr. Ja, dann stell eine andere Frage. Nee, aber im Ernst jetzt, ich lese echt gerne, aber so Sachen, wo Schwerter drin vorkommen, sind selten mein Fall. Obwohl ich Wolfgang und Heike Holbein Bücher recht gerne mochte früher, als ich Teenager war. Den mag ich nicht. Ich mag Wolfgang Holbein nicht so sehr. Ja, ist auch ein hohles Bein. Eben. Aber Terry Pratchett ist geil. Was für ein Ding? Terry Pratchett. Muss man nicht. Scheibenweltromane. Gevatter Tod. Ah, hab ich schon mal von gehört. Geile Kiste. Ich liebe Tod, der immer nur in gotischen Großbuchstaben spricht. Geil, ne? ja. Aber du wolltest noch irgendwas fragen. Ja, was ich eigentlich viel mehr fragen wollte, betrifft nochmal dieses komische Gerät, dieses schmale, sehr dünne Gerät. Das hat ja eine außerordentlich gute Grafik. Also so wird mir das zumindest bewusst, wenn ich da drauf gucke. Ja. Es sieht schon besser aus als mein MacBook Pro, was direkt dahinter jetzt momentan gerade steht. Auf jeden Fall. Ich würde die gerne ein bisschen ausnutzen, indem ich da HD-Content drauf ballere. In filmischer Breite. Ja. Und es sollte nicht zu episch sein, aber es sollten schöne Bilder sein. Und ich suche immer noch nach einem Film dafür. Immer noch nach einem Film dafür? Ja, ich möchte gerne einen Film da drauf hinaufladen, der das ausnutzt, was dieses Ding hier zu bieten hat. Ja, also erstens machst du das Problem, dass du HD überhaupt nicht anfangen brauchst, weil HD ist einfach Overkill. Ja, da brauchst du noch nicht mal also mit 1080p fangen wir jetzt gar nicht an, mit 720p auch nicht, mit 480p ja, kann man sich überlegen. Wobei du halt dann das Problem immer noch der Auflösung hast. Du hast ja die Auflösung von 1024x768 und dann das ist schon mal ein Fernsehformat und und kein Kinoformat. Das heißt, du wirst die Filme sowieso nie so hundertprozentig gucken können. Ja, kauf den Film und lad ihn dir runter. Ja, aber ich suche nach einem mit einer schönen Optik. Mit einer berauschenden Story, was sich wirklich lohnt, da drauf zu schmeißen. Soll ich Iron Man kaufen? Iron Man finde ich sehr geil. Ist jetzt nicht ganz so spektakulär. Ja, doch, es ist schon spektakulär. Mr. Stark, Sie wurden der Da Vinci unserer Zeit genannt. Was sagen Sie dazu? Absolut lächerlich. Ich mag ihn nicht. Wie gefällt Ihnen Ihr anderer Spitzname, Händler des Todes? Gar nicht mal schlecht. Es wird gesagt, die beste Waffe sei die, die man niemals abfeuern muss. Ich sehr schön. Die Waffe, die man nur einmal abfeuert. Ja, der Trailer verspricht schon viel. Hast du den Film nicht gesehen? Natürlich habe ich den bereits gesehen. Ich wollte gerade sagen. Wäre ja noch schlimmer, wenn nicht. Aber ich habe ihn halt noch nie auf dem iPad gesehen und ich meinte jetzt, optisch lässt das schon auf viel hoffen. Großartig, wollte ich gerade noch. Ich finde, der Film ist zu kurz. Ja, es gibt jetzt einen zweiten Teil. Hast du Sherlock Holmes gesehen? Ja, klar. Ist das nicht der gleiche Schauspieler? Ja, klar. Robert Downey Jr. Zusammen mit Jude Law in einem Film gedreht von, Achtung, festhalten, Guy Ritchie. Aber grandios. Der ist so großartig. Den kann ich also wirklich nur jedem ans Herz legen, wer ihn nicht gesehen hat. Von Guy Ritchie mit Robert Downey Jr. Sherlock Holmes aus dem Jahre 2009. Unbedingt. 2010. Nein, 2009. Hier steht erschienen 2010. Ja, auf. Laufzeit 2 Stunden 8 Minuten. Video. Was für mich eine sehr gute Länge ist. Ja. Persönlich. Wie auch immer, also, großartiger Film, sehr, sehr großartiger Film. Kaufen. Es gibt ein kleines Manko an der ganzen Sache. Ja, es könnte noch 10 Filme davon geben. Ja, das könnte es auch noch und wird es auch geben, so wie das Ende aussah. Allerdings hat Sherlock Holmes einen kleinen Nachteil. Es kommen, also ich finde, das ist mein allereinzigstes Manko. Am Anfang sind so diese sehr, sehr geil eingesetzten Überlegungen, wie er den Gegner ausschaltet. Er zieht das Bein nach, also muss ich dahin und dann das und dann dahin und dann überhaupt sowieso. Und dann, also du siehst, wie er so das stichpunktartig seziert und es dann in einem Zug und der Typ liegt da. Und das, finde ich, kommt zum Schluss nicht mehr vor und das ist schade. So, jetzt kommst du. Das ist zu selten, das stimmt, ja. Aber das ist jetzt noch nicht mal was dem Film Abbruch macht, weil es am Ende ein wenig den Storyfluss behindern würde, finde ich. Ich finde schon ganz gut, dass es so gewählt ist. Es ist am Anfang, man lernt sein Gehirn kennen, also wie er tickt, wie er denkt. Und hinterher sieht man dann, der muss das so machen, weil er denkt so. Das finde ich noch vernünftig. Was ich nicht vernünftig finde, ist, den Film Sherlock Holmes zu nennen. Wieso? Weil das nicht konform geht. Also ich bin ein großer Fan von Sherlock Holmes. Ich bin ein großer Fan von Sherlock Holmes Film. Wir reden heute wieder blöd. Guten Tag, willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Cola, Fanta, Sprite oder Big Mac Menü dazu bitte. Danke. Nummer 17,40 Euro. Warte, bitte vor an die erste Fenster. Danke. Ich war mal im McDonald's, da hat mich eine amerikanische Mitarbeiterin dort gefragt, zum Mitdrinken oder zum Hieressen. Den fand ich immer noch am allerbesten, zum Mitdrinken oder zum Mitessen. Ja, kommen Sie doch mitessen, ist doch kein Problem. ich bin wirklich ein großer Fan von Sherlock Holmes und ich mag Hörbücher und ich mag die Bücher sehr gerne und so und finde das wirklich alles grandios, aber so habe ich mir den nicht vorgestellt. Also ihn selber so oder? Als Sherlock Holmes Fan habe ich mir Sherlock Holmes nicht so vorgestellt. Du bist ein Weichei, daran liegt das. Ich kann das immer nur, immer nur unterstreichen. Der Film ist grandios, aber... Du bist ein Horst, ja? Und deswegen verstehst du das nicht. Das ist einfach eine... Ach, das ist fick dich ins Knie. Wenn ich sage, der ist nicht Sherlock Holmes, dann ist der nicht Sherlock Holmes. Nein, das ist nur eine Zeit... Robert Downey Jr. kann Nutten vögeln, aber kann nicht Sherlock Holmes sein. Nein, er ist ein super großartiger Sherlock Holmes sogar. Übrigens hat Sherlock Holmes auch Verkehr mit Nutten gehabt. Was eigentlich dann Robert Downey Jr. ist dafür prädestiniert. Siehst du? Und außerdem muss ich sagen, er ist ein großartiger und der... Ich möchte fast sogar sagen, der beste Sherlock Holmes, den ich je gesehen habe. Er entspricht nicht dem typischen Klischee, entspricht nicht unbedingt vom optischen her, sage ich jetzt mal, der Zeichnung, wie sie Sir Arthur Conan Doyle seinerzeit geschrieben hat. Ja. Aber ich finde, er ist die perfekte Verkörperung von seiner Art, von seinem Charme und von seiner Mimik her, finde ich das einfach nur großartig. Ich habe diesen Film gesehen und ich habe in diesem Film gesessen und fühlte mich so gefesselt und so absolut erstklassig unterhalten. Und ich hatte so die leise Befürchtung, dass das so ein Action, ein sinn- und planloses Action-Spektakel wird, wie sie ja heute alle ihre Filme machen. Aber nein, der Film hatte Charme, der Film hatte Esprit, der hatte Witz und der war unglaublich toll besetzt. Und es war ein durchaus respektabler und wohlverdienter Sherlock Holmes. Ja, also ich kann auch nur empfehlen, es ist eine Double Thumbs Up. Was vielleicht bei mir ein bisschen das Ganze kippen lässt, ist, Jude Law passt unglaublich gut in die Zeit. Auch seine Mimik passt unglaublich gut in die Zeit, in der das spielt. Robert Downey Jr. hat manchmal so Sachen, die ich nicht in diese Zeit hinein... Ich weiß es nicht. Also, das macht mir nichts. Aber ich finde, der ist... Der Film ist grandios, der Film ist großartig, die Bilder sind großartig, die Story, der Plot ist wunderbar. Einzig und allein mein Manko ist, dass der Name irgendwie nicht das erfüllt hat, was ich erwartet hat, aber mich mit so viel anderem sehr, sehr gut unterhalten hat, dass mir das eigentlich auch egal ist. Vielleicht sollte ich diesen Film kaufen. Kauf ihn dir. Mach das. Guck dir, ja, großartig. Einfach nur toll. 13,99. 13,99. Kann man kaufen, kann man machen. Kann man kaufen. Kann man machen. Ja, sollte man. Sollte man. Ja, gekauft. Traumhaft. Ich habe ihn schon. In HD? Nein, ich habe ihn nur als Privatkopie. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich möchte ihn mir aber, ich muss mal gucken, also jetzt haben wir ja leider Wochenende, beziehungsweise heute war ich arbeiten, deswegen ging das alles nicht und deswegen werde ich am Montag in einen Elektrofachhandel meines Vertrauens gehen und sagen, Horst, gib mal hier dick Horst Holmes in Blu-ray rüber. Auf geht's. Kannst du mir dann eine Privatkopie machen? Nee, kann ich leider nicht, weil ich nämlich keinen Blu-ray. Ich habe ja noch nicht mal einen Blu-ray-Player. Siehst du? Verloren. Ja. Nee. So. Schicksal. Ja. Oder so. Ja. Apropos, ist er nicht von Marvel, Sherlock Holmes? Klar ist er von Marvel. Nee. Doch, der ist doch mit Marvel Corporation. Was? Nein, nicht? Der ist Village. Village Road oder so. Wie heißen sie? Wille Wallo? Irgendwas mit V. Bon Voyage. Bon Voyage, warte mal. Soll ich mal gucken? Ich guck auch gerade. Da ist Sherlock Holmes. Wo guckst du? Hier, wie heißt das Gerät? iPad. Bei IMDb oder was? Nee, bei iTunes. IMDb übrigens eine sehr hübsche App fürs iPad. Die sieht unglaublich geil aus, ist unglaublich großartig. Und da gucke ich nämlich gerade. Also er ist Premierendatum, oh, ich habe gelogen, genau. Es ist am 28. Januar 2010 gewesen. Siehste? Ich habe Village Royale. Ich habe eine Bitte. Ich möchte jemanden sprechen. Sherlock Holmes. Sie und ich betreten gemeinsam eine Reise Übrigens, der Bösewicht, grandios auch geschauspielert. Ja, durchaus. Und was ich auch sehr großartig fand bei Sherlock Holmes, ist einfach, dass er... Ich muss gerade mal meine Mikrofonposition korrigieren, beziehungsweise meine Haltung zum Mikrofon. Ich habe gemerkt, dass ich so weit weg bin. ja, ich habe das iPad so gehalten und ja. Genau. Der Höhepunkt geht jeden Moment. Das auch, ja. Ah, übrigens, was ich sehr bedauerlich fand, war, es wurden zu wenig Brüste in dem Film gezeigt. Ja, gut. Ja, es gab ja Szenen, in denen man hätte Brüste sehen dürfen. Können, müssen, sollen. Können, eigentlich. Nein, was auch manchmal in den Büchern von Sir Arthur Conan Doyle war, dass irgendwas vollkommen übernatürlich erscheint, erschienen ist, hat sich dann als vollkommen simple Verkettung, entweder Verkettung unglücklicher Umstände oder aber von geschickter Manipulation herausgestellt. Und was mir diesen Film sehr sympathisch macht, ist, dass dieser Sherlock Holmes es macht wie Mr. Sherlock Holmes in den Büchern, nämlich, dass er das am Ende nochmal zusammenfasst und es alles erklärt alles ja, wunderbar aufdröselt und dass es eigentlich auch jeder versteht. Finde ich sehr großartig. Macht mir den Film nur noch sympathischer. Ja, das stimmt. So. So, jetzt bin ich irgendwie in der Zwickmühle. Jetzt weiß ich übrigens, wie ich auf Marvel Comics kam. Iron Man war von Marvel. Ja, Iron Man ist von Marvel, genau. Was übrigens auch eine sehr, sehr schöne App ist und ich heute viele, viele Minuten zwischendurch vertrödelt habe, indem ich Comics gelesen habe. Ich nicht. Ja. Ich hab Plants vs. Zombies gespielt. Oh, da fällt mir ein. Wer Autorennspiele mag und wer ein iPad sein eigen nennt, Asphalt 5 HD fürs iPad, 5,49 Euro und großartig angelegt, sehr geniales Autorennspiel. Wieso haben wir eigentlich so unterschiedliche Geschmäcker? Ich rede jetzt nicht mehr mit dir. Weil jedes Mal, wenn ich mich für irgendwas begeistere, du mit einem Geschnarche anfängst. Nee. Du bringst mich hier noch in Bredouille. Jetzt weiß ich nicht, welches Intro ich machen muss. Links hast du auch keine mitgeschrieben, ja? Hier kommt nichts an. Nix läuft hier. Ich hab ein iPad nix, in der Hand. Ich hab ein iPad in der Hand, das ist mir egal. Du Weichei. Genau. Du bist so ein Horst. Ja, komm du aber erst. Hast du hier die Weather Pro App vor iPad gekauft? Nein. Aber die ist die Top-iPad gekauft. Das ist doch mir egal. Ich hab Weather HD. Finde ich hübsch. Gefällt mir, ist optisch schön und macht Forecast und macht ohne Forecast und ist einfach nur wunderschön. Kannst du auch Threecast? Mein Gott, so unschlagfertig muss jetzt auch nicht sein. Nein, das würdige ich noch nicht mal mit einer Antwort. So schlecht war der. Mann, ey. Da gewinnt die. Ach nee, komm. Ja, komm, hau dich aus. Nö. Komm, hol ein bisschen. Weather HD war das, was du meintest? Das sag ich nicht mehr. Ah, okay. Kannst du dir die Aufnahme nochmal anhören? Du hörst dir die ja gar nicht. Du hörst dir die ja gar nicht mehr an. Ja, jetzt bin ich hier mal zickig. In der Regel höre ich mir die an. Ja, hast du nicht, du hast es zugegeben. Live in Twitter. Ja, irgendeine Folge habe ich nicht gehört. Die letzte, die rausgekommen ist, die habe ich nicht gehört. Ja, warum nicht? Immer noch nicht? Nö, immer noch nicht. Hatte ich keine Zeit zu. Ach komm. Du hast also, ja keine Ahnung, wie viele Stunden in dieser Schlange gestanden, ja? Oh. Ja, wie sollte ich die da anhören? Ja, iPod, Knopf ins Ohr, mach hin. Ja, und mein iPhone ist schon leer gewesen, als ich gerade mein Unboxing-Film wollte, war das schon leer. Und das wollte eigentlich, so ein netter Genius wollte mein iPhone festhalten, dass ich in aller Ruhe auspacken kann und mein Unboxing machen kann. Und der hätte das dann auch netterweise gefilmt. Aber leider ist mein iPhone in der Sekunde abgekackt. Tja, siehst du? Was lernen wir daraus? Nimm immer ein iPad mit, um von dem aus zu twittern. Oder so. Genau. Aber hättest ja auch auf dem Heimweg das hören können nochmal, ne? Nee, das ging nicht. Da war ja mein iPhone leer und mein iPad war noch nicht gesynkt. Ja, aber du... Ach so, ja, ich hätte es ja auch, weil ich ja im Gegensatz zu dir eine 3G-Variante habe, hätte ich es ja quasi auch streamen können. Man kann das nämlich ja auch auf der Webseite hören. Genau. Aber es hört doch sowieso keiner. Ja, aber noch nicht mal du. Ja, aber noch nicht mal du, das finde ich ja so. Also ich habe schon 3 Folgen von 4 gehört. Das ist eigentlich kein schlechter Ja, du, ich hab alle Folgen mindestens 2-mal gehört. So. Ja, du hast sie auch geschnitten. Ja, oh, jetzt mal davon abgesehen. Außerdem, die eine brauchtest du gar nicht schneiden, die hatte ich nämlich schon so. Ja, die habe ich trotzdem schon mindestens 2-mal gehört. Und zwar bevor ich sie fertig gemacht habe. Ja? Ich höre sie auch in der Regel vorher. Ich opfere mich hier immer. Bei der Folge 4 wusste ich, dass sie so gut ist, dass ich die nicht mehr anhören muss. Ja, aber dann hast du auch gar nicht mein Intro mitgekriegt. Du hast ein Intro gemacht? Ja. Ich habe das alles ganz hübsch und ganz toll gemacht und du hast es nicht mitgekriegt. Oh. Ja. Du hast ein gutes Intro gemacht. Ja. Also das, was ich als gut empfinde, ja. Also eigentlich ist es scheiße. Nee, komm, ist scheiße, lass, hör's alles gar nicht. Hübsch. Ah, das finde ich gut. Nee, aber dass ich scheiße mache, findest du gut. Ja, gut. Habe ich das auch wieder? Ja, ist okay. Ich hab dich schon verstanden. Es muss doch irgendeinen Effekt haben, dass ich mit dir hier überhaupt quatsche, du dir mich dauernd als Weichei und Horst bezeichnest. Du hast übrigens ein Leerzeichen vergessen in der Überschrift. Come on, Maxi Beaver, kick it! Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ja. Wir sehen, hier passiert so einiges im Hintergrund. Das ist ein großes Schließmittelchen. Gehen Sie spazieren, machen Sie unanständige Dinge. Der Frühling ist da, wie zum Beispiel Eis essen im Freien oder Frühjahrsputz. Genießen Sie den Tag, es wird nämlich der schönste der Woche. Ha! Ha! Maxi Beaver in the house, check it out, yeah! Maxi Beaver in the house, check it out, yeah! Give it to me one more time! Das ist ein großes Schließmittelchen. Gehen Sie spazieren, machen Sie unanständige Dinge. Der Frühling ist da, wie zum Beispiel Eis essen im Freien oder Frühjahrsputz. Genießen Sie den Tag, es wird nämlich der schönste der Woche. Ha! Ja! Maxi Beaver in the house, check it out, yeah! Ja. Ja. Das ist 1 Minute Einleitung. Das ist ja unglaublich. Hätte ich schon wieder abgeschaltet. Nein, das war ja nur das Pre-Intro und das Intro. Ich habe das. Also quasi der Teaser. Der Teaser, genau. Hast du das eigentlich mitgekriegt? Ich habe das ja auf Twitter. Ich habe das ja getwittert. Ich habe diese Folge an meinem neuen 40-Zoll-Monitor geschnitten. Ich habe davon auf Fotos gemacht. Aber irgendwie wollte sie keine haben, also habe ich sie nicht hochgeladen. Tja, alle selber schuld. Wieso hast du die nicht von vornherein getwitpickt? Nö. Ich hab gesagt, hier, ich mache das jetzt und wollt ihr das sehen? Kam keine Antwort. Habe ich gesagt, dann nicht. Ja. Aber ich hab die noch auf dem iPhone. Also ich könnte sie im Zweifelsfall noch nachreichen, wenn ich das möchte. Tja, wer will das schon? Eben. Will ja keiner sehen. Dann, das Schlimme dabei ist, man hat ja Angst, ein bisschen Einblick in den Lebensraum eines Horst zu bekommen. Und wie der auch so aussehen könnte, das kann man sich irgendwie so vorstellen, dass man das nicht sehen möchte. Ja, durchaus. Tja. Tja. Schon richtig. Ach ja. Hast du gesehen, ich habe ein Bild von dir getwittert. Also retweetet. Du hast ein Bild von mir retweetet? Ja. Ach, so liest du deine eigenen Tweets. Ach klar, ja, ja, ja, ja, ja, ja, natürlich. Das war, ja, klar. Aber ja, so laufe ich halt rum. Ja, muss. Ah, ja. Du nicht? Nee, ich bin dicker. Ja, aber vom Stil her. Nee, ich habe eigentlich immer Hawaii-Hemden an. Ja, gut, das ist ja eine legitime Variation. Ja, sollte auch. Ja. Ja. Und in der Regel trage ich eigentlich eher Jogginghosen. Da wird's schon haarig. Und Adiletten. Das ist wiederum okay, ja. Ja. Ja. Oder in meinem Fall, ich trage Aldiletten von Crane Sports. Aldiletten. Da, wo es all die schönen Sachen gibt. Ja. Super. Ich finde Aldi gar nicht mal so schlecht. Ja. Nein, ich auch nicht. Aber hier. Also, ich finde, ja, da kann man echt gutes Katzenfutter kaufen. Ja, super. Und schmeckt das auch? Das musst du meinen Hund fragen. Genau. Ich dachte, da sind Katzen drin und die jagen noch immer Hunde. Hast du auch wieder recht, ja. Ja, ja. Ja, also. Ich glaube, der war heute ein bisschen lahm, aber es macht nichts, oder? Ich fand den eigentlich ganz grandios. Okay. Ja, endlich bin ich mal zufrieden. Ja, ich bin immer dann glücklich, wenn du unzufrieden bist. Das ist schön. Mhm, ja, ist gut. Dann musst du heute so ein glücklicher Mensch sein. So unzufrieden, ja, wie ich heute bin. Ja, wir sind auch Lena. Ja, genau. Du bist Lena. Ja? Esk. Lena Esk? Nein, Esk. Esk? Ja, heute war doch Tag der offiziellen Escape-Taste. Ja, ja, Day of Escape. Ja, ist okay. Gut. Ja, hattest du dein Handtuch eigentlich dabei? Am Towel Day? Ja. Der war aber Donnerstag. Ich weiß. Ich wollte nur mal fragen. Ja. Ja, entschuldige, dass ich persönliches Interesse an dir zeige. Ja? 42. Jetzt, die Antwort jetzt nutze ist ich, immer 42. Jetzt nutze ich, jetzt sage ich noch nicht mal Weichheit zu dir. Interessiere mich für dich persönlich. Und was kommt? Nur Gepflaume. Ja? Leck mich doch im Arsch. Nein, das hat der liebe Götz von Berlichingen aber anders gesagt. Boah, hat dir schon mal jemand in den Arsch gekackt? Warte mal. Da war gestern... Nee. In den Arsch gekackt. Ist übrigens eine Redewendung aus Fleckenteufel. Und wer das Buch lesen will, der soll es machen. Ist das so ekelhaft wie Feuchtgebiete? Also Feuchtgebiete habe ich nur zum Teil lesen können. Ja, ich auch. Also ich habe... Weil ich habe mich angewidert abgewendet. Ich habe da ganz übel, ich habe da ganz übel drüber gerantet mal, ja. Ja. Ja, ich fand's aber nicht jetzt so, also es ist auch gar nicht vergleichbar mit Fleckenteufel, finde ich. Ja, ich habe keine Ahnung, ich kenne, sagt mir nichts. Wie gesagt, ich bin in der Belletristik nicht zu Hause. Ich lese so Strubbelpeter und so. Und Sagen. Sagen, Märchen, epische Dinge. Epische Ausbreitungen von irgendwelchen Sachen, die keine so interessieren. Ja? Des Weiteren Linux-Manuals, wie ich ja schon erwähnt habe. Und was ich auch gerne lese, sind Mauspads. Hä? Warte mal, Achtung. Bei mir steht Oversize Pad from Hammer. So. Schon wieder eins durch. Das nächste bitte. Fleckenteufel von Heinz Strunk. Müsst ihr mal lesen. Und ich gehe jetzt weg. Ich muss irgendwelche Kinofilme gucken oder so. Ich hab keine Lust. Ist eh schon so lang. Ja, hast du eigentlich, 1,13. Genau, hast du eigentlich vorhin, hast du weiterlaufen lassen? Ja, hast du weiter geredet? Ja, geil. Mal gucken, ob wir übereinander labern oder ob wir einfach... Ich habe auch einfach weiter geredet. Ist ja egal. Ist großartig. Tschüss. Ja, tschüss. Geht doch alle weg. Tschüss. Macht's gut. Podcast. Und schick dem Horst hier böse E-Mails und bloß nicht die sagen. Sonst quält er mich wieder damit und holt mich hier raus. Ich bin ein Horst.